dich kräftig in ihr, o Jesu, ach, zeige dich kräftig, kräftig in ihr. Sie zeige die Kraft in ihr, o Jesu, ach, zeige dich, kräftig in dir.